der Nordsee, an der Donau, an der Memel und am Rhein. Da haben die Soldaten ein treues Schätzelein. Auch in allen deutschen Tauern, dort wo nur Soldaten stehen, wissen alle kleinen Frauen, mit Soldaten umzugehen. Jawohl, das stimmt, jawohl, das stimmt, und das tut uns so wohl. Jawohl, das stimmt, jawohl, das stimmt, und das tut uns so wohl. So wie heute war es immer, so wie damals ist es heut. Soldaten sind Soldaten, das wissen alle Leute. Jeder Vater, jede Mutter, sagen ihrem Töchterlein, bringst du mir eins einen Freier, Kind, dann muss Soldat er sein. Jawohl, das stimmt, jawohl, das stimmt, und das tut uns so wohl. Jawohl, das stimmt, jawohl, das stimmt. Jawohl, das stimmt, und das tut.